uns Kraft in schwierigen Stunden. Sie teilen mit uns jeden Tag. Sie stillen mit Liebe unsere Wunden. Ohne sie wäre mancher nicht so stark. Sie geben Verständnis, wenn alles verloren. Sie schenken uns Trost in der Not. Durch dich, deutsches Mädchen, wird Hoffnung geboren. Der Dank sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Sie fühlen die Schmerzen, die wir stets erfahren. Sie spüren, wenn die Seele zerbricht. Sie geben uns Kraft, um alles zu ertragen, wenn auch mancher Traum erlischt. Sie geben Verständnis, wenn alles verloren. Sie schenken uns Trost in der Not. Durch dich, deutsches Mädchen, wird Hoffnung geboren. Der Dank sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Wenn Freunde dich im Stich gelassen, wenn man am Boden liegt, wenn Feinde dich auch ewig hassen, dein Mädchen dich doch liebt. Sie geben Verständnis, wenn alles verloren. Sie schenken uns Trost in der Not. Durch dich, deutsches Mädchen, wird Hoffnung geboren. Der Dank sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Sei uns, sei uns, sei uns ein Gebot. Sei uns ein Gebot.